السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل أبا من صنها تسجل الله سيقل نهاية من هات شكاية من قفية محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns von seinem Wissen uns zuteil werden lässt, und zwar das, was für uns nützlich ist, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, das nützliche Wissen in die Tat umzusetzen, denn er ist dazu imstande, und deswegen bitten wir ihn auch darum, subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wir haben beim letzten Mal die ersten paar Zeilen aus dem Text Thalathat al-Usul uns durchgelesen und auch die Erläuterung dazu begonnen. Und ich lese noch einmal vor, bis zu der Stelle, wo wir letztes Mal angekommen sind, weil wir haben ja nicht sehr viel bis jetzt davon besprochen. Deswegen können wir zusammenfassend sagen, der Text lautet: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, wisse, möge Allah dir barmherzig sein, dass es uns zur Pflicht gemacht wurde, vier Dinge zu erlernen. Die erste Angelegenheit, das Wissen, und dies ist die Kenntnis um Allah, die Kenntnis um seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Kenntnis der Religion des Islam mit seinen Beweisen. Das ist der erste Satz, den wir letztes Mal besprochen haben. Wir haben über die Kenntnis um Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch um den Islam gesprochen, und wir waren stehen geblieben bei der Aussage mit seinen Beweisen. Und wir haben dann ein bestimmtes Thema aufgegriffen, und das machen wir inshallah ta'ala ab und zu. Das ist nicht jetzt unbedingt notwendig, an dieser Stelle das zu erwähnen, aber es ist doch von entscheidender Bedeutung und auch angebracht, an dieser Stelle dieses Thema zu erwähnen. Und zwar, es geht um das Thema des Taqlid. Das Thema des Taqlid. Taqlid, liebe Geschwister, haben wir gesagt, bedeutet Nachahmung. Und diejenige Person, die nachahmt, ist der sogenannte Muqallid. Und wir reden jetzt über den Muqallid, und wir wissen jetzt, was Muqallid bedeutet. Das ist jemand, der nachahmt, sprachlich gesehen. Religiös gesehen meinen wir damit, dass jemand einer anderen Person nachahmt, wenn es um eine religiöse Angelegenheit geht, ohne den diesbezüglichen Beweis dazu zu kennen. Das heißt also, wenn ich dich jetzt fragen würde, warum liest du, nachdem du Allahu Akbar gesagt hast, das Dua al-Istiftah, Subhanakallahumma bihamdik und so weiter. Warum liest du das? Und warum sagst du danach A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Und warum sagst du danach Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und liest dann die Fatiha? Es kann sein, dass die meisten von uns oder viele von uns oder manche von uns sagen wird, ich mache das so, weil ich so gelernt habe. Aber wenn ich fragen würde, kennst du auch dazu einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Kennst du dazu eine Aya aus dem Koran? Dann wirst du vielleicht sagen, nein, ich kenne dazu keinen Beweis in diesem Sinne. Und das nennt man Taqlid. Das heißt, du machst etwas, wie du es eben mitbekommen hast von anderen, von dem Imam deiner Moschee, von deinen Eltern, vom Gelehrten, wie dem auch sei. Und die Frage, die wir jetzt an dieser Stelle aufgegriffen haben, ist Taqlid in Bezug auf Aqida-Angelegenheiten. Und nicht in Bezug auf irgendwelche, sondern auf entscheidende Aqida-Angelegenheiten. Also geht es um den Iman an Allah, an seine Engel, seine Bücher, die sechs Säulen des Iman. Stell dir vor, jemand sagt, ich glaube an Allah, bin aber darin ein Muqallid. Oder ich glaube an die Engel Allahs, bin aber ein Muqallid. Was haben wir gesagt, würde das bedeuten? Das würde bedeuten, in Bezug auf die Engel zum Beispiel, es würde bedeuten, wenn ich dich fragen würde, warum glaubst du an die Engel? Du sagst, weil ich habe den Imam der Moschee sagen hören, dass es Engel gibt zum Beispiel. Oder jemand hat mir gesagt, dem ich vertraue in religiösen Angelegenheiten, ein Gelehrter, es gibt die Engel. Und das war's. Das heißt, du kennst dazu keinen Hadith, du kennst dazu keine Aya aus dem Koran al-Azim und du weißt dazu eigentlich gar nichts. Die Frage ist, ist solch eine Art von Iman ein gültiger Iman oder nicht? Und wir haben gesagt, dass die Gelehrten dazu unterschiedliche Ansichten haben und wir haben die Ansicht der ersten Gruppe von Gelehrten erwähnt und wir waren gerade dabei, die zweite Ansicht diesbezüglich. Die erste Ansicht war, dass so etwas nicht in Ordnung ist. Und zweite Ansicht war, dass so etwas durchaus in Ordnung ist und auch eine Form des gültigen Imans ist. Und diesbezüglich sagte Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, in Majmu' al-Fatawa, im 20. Band, auf der Seite 202, sagt er, rahimahullah ta'ala, وَأَمَّا جُمْهُورُ الْأُمَّةِ فَعَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا وَجَبَ عِلْمُهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَاجِزٌ عَنِ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الدَّقَائِقِ فَكَيْفَ يُكَلَّفُ الْعِلْمَ بِهَا. In dieser Aussage von Sheikh Islam, rahimahullah ta'ala, er spricht über diese Thematik und er sagt, dass die meisten Gelehrten der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht dieser Ansicht sind. Er meint also, nicht der Ansicht sind, dass man den Iman mit logischen Beweisen nachvollziehen können muss. Er antwortet hier auf eben die Scholastiker und die Philosophen, die diese Sachen gesagt haben. Und er sagt nämlich, dass das Streben nach Wissen nur Pflicht ist in Bezug auf Leute, die auch dazu imstande sein können. Und die meisten Menschen, oder sagt viele Menschen, sind gar nicht dazu imstande, nach Wissen zu streben, wenn es um solche Einzelheiten geht oder wenn es um solche Feinheiten geht. Wie sollte man also von ihnen verlangen, dass sie das Wissen diesbezüglich erwerben müssen? Und dann sagt er, Wissen um bestimmte Angelegenheiten kann man auch erlangen, indem man nicht über eine Sache unbedingt nachdenkt, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel aus der Notwendigkeit heraus. Oder sagt er eben, das Entscheidende sei, durch Taqlid. Durch Taqlid, das heißt durch Nachahmung. Er sagt, وَتَقْلِيدِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُصِيبٌ. Er sagt, durch die Nachahmung einer Person, von der er weiß, dass sie sich in dieser Angelegenheit auskennt. So könnte man das ungefähr übersetzen. Das heißt also, du weißt zum Beispiel, du vertraust einer bestimmten Person, die sich in der Aqida auskennt oder im Fiqh auskennt oder in anderen religiösen Angelegenheiten auskennt und deswegen folgst du ihr und ahmst ihr nach. Und dann sagt er, will er damit sagen, ist das eine gültige Form der Nachahmung und das ist akzeptabel. Das ist also eine Ansicht eines Gelehrten, die wir diesbezüglich jetzt gehört haben. Und ein weiteres Argument ist zu sagen, wenn diese Sache für Fiqh-Angelegenheiten erlaubt ist, warum nicht dann auch für Aqida-Angelegenheiten? Das bedeutet also, wenn du zum Beispiel deinen Imam in der Moschee fragen darfst, was du zu tun hast, wenn du während einem Gebet Nasenbluten bekommst. Und der antwortet dir zum Beispiel, dass du in diesem Fall dein Gebet abbrechen musst, weil Blut nicht das Gebet ungültig macht, den Wudu ungültig macht, sondern weil das Blut najis ist und deswegen musst du das wegwaschen und so weiter und so fort. In diesem Fall machst du, was er dir gesagt hat. Ist diese Sache überhaupt trennbar von Aqida? Die Antwort lautet, sie ist gar nicht trennbar. Denn du glaubst in diesem Moment, dass Allah Azza wa Jal dieses Gebet von dir nicht akzeptieren wird, bis du diese Unreinheit, diese Najasa weggewaschen hast. Also es ist nicht trennbar, die Angelegenheit der Aqida mit der Angelegenheit des Fiqh. Und wenn es eben im Fiqh erlaubt ist, Taqlid zu machen, ein Muqallid zu sein, nachzuahmen, dann warum sollte es dann in Aqida-Angelegenheiten nicht auch erlaubt sein? Das ist, wie gesagt, das Argument, ein weiteres Argument dieser zweiten Gruppe. Und deswegen sagte Al-Amidi, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, er sagte, Al-Usul wal-Furu' qad istawaya fi at-taklif bihima, wa qad jaza at-taqrid fi al-Furu' fakadhalika fi al-Usul. Al-Amidi, rahimahullah ta'ala, einer der Usul-Gelehrten, er sagte, genauso wie ein Muslim beauftragt oder wie er verpflichtet worden ist, primäre Angelegenheiten umzusetzen, genauso ist er angeordnet, ist ihm angeordnet worden, sekundäre Angelegenheiten umzusetzen. Was heißt das? Also manche Gelehrte, ich mache die Sache einfach, ja, manche Gelehrte unterscheiden alles, was es in der Religion gibt, in zwei Kategorien. Usul und Furu'. Was bedeutet das? Ich habe das jetzt übersetzt in meinem ersten Satz, in primäre Angelegenheiten und sekundäre Angelegenheiten. Usul heißt eigentlich Grundlagen. Okay? Furu' heißt ja, das Gegenteil von Grundlagen oder das, was eben keine Grundlagen sind. Sekundäre Sachen. Ja, ist nicht eben das Wesentliche, sondern das ist sekundär. Kommt an zweiter Stelle. Okay? Furu' ist der Plural von Far'a. Far'a heißt Zweig. Von einem Baum ist ein Zweig zum Beispiel. Okay? Das ist nicht der Stamm, sondern das ist eben ein Abzweig davon. Das Wichtige am Baum ist der Stamm. Die Zweige, wenn du einen Zweig abschneidest, kann der Baum immer noch überleben, richtig? Aber wenn du einen Stamm abmachst, ist der Baum tot. Okay? Das ist der Unterschied. So, diese Einteilung der Religion in Stamm und Zweig, das heißt in Wesentliches und Sekundäres, ist eine Angelegenheit, die manche Gelehrte gemacht haben. Das ist eine Angelegenheit, die manche Gelehrte gemacht haben. Aber was meinen Sie denn mit den Grundlagen der Religion und mit den sekundären Dingen der Religion? Sie meinen damit, Grundlagen der Religion sind die sogenannten Pfeiler des Iman. Das heißt, die Säulen des Iman. Der Iman an Allah, und Malaikatihi, also seine Engel, seine Bücher, an die Gesandten, den jüngsten Tag und als sechstes die göttliche Vorherbestimmung. Das sind die sechs Säulen des Iman. Da sagen Sie, nennen Sie Usul al-Iman, das sind die Sachen, die ein Muslim unbedingt wissen muss. Das ist, was sein Iman ausmacht. Darauf ist ja sein Iman aufgebaut. Aber das Problem ist, jetzt sagen sie, alles andere gehört nicht zu den Grundlagen, sondern sind sekundäre Angelegenheiten. Das heißt automatisch, was fällt dann darunter? Die Salah, Al-Zakah, das Fasten, Al-Siyam, die Hajj, die Umrah und weiß nicht was. Okay? Und deswegen diese Einteilung, manche Gelehrte, sie akzeptieren sie, manche akzeptieren sie nicht. Okay? Weil sie sagen, wie kannst du das Salah zu einer sekundären Angelegenheit machen, obwohl das Salah einen Muslim ebenfalls ausmacht. Das Salah macht einen Muslim aus, denn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man anbeten darf, außer Allah. Und die erste und wichtigste Form der Anbetung ist das Salah. Und das lässt du dann in dem Moment weg, als primäre Angelegenheit. Das ist problematisch. Weil das das Erste ist, was du verrichten musst. Wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, trittst in den Islam ein. Das Erste, was von dir verlangt wird, ist, dass du dein Salah verrichtest. Okay. Wie dem auch sei, sagen wir, allein diese Einteilung in primäre und sekundäre Angelegenheiten ist schon problematisch. Und jetzt zu sagen, darauf aufbauen, sagen wir, Taqlid akzeptieren wir nur bei sekundären Angelegenheiten und nicht bei primären Angelegenheiten, ist dann noch problematischer, weil du es auf etwas aufbaust. Es ist an sich die Gelehrten sind sich an sich darüber nicht einig und du baust es auf ein Thema auf, was auch nicht ganz klar ist und auch sehr, also mangelhaft ist, auch kritisiert worden ist. Okay? Weil jetzt drücken wir es anders aus. Das Salah. Ist das Salah eine Angelegenheit, die ein Muslim unbedingt machen muss? Zweifellos ja. Die Gelehrten sind sich darüber einig, dass das Salah, die fünf Gebete, Fard sind, also Pflicht sind oder Wajib sind. Tayyib. Wieso darfst du dann darin Taqlid machen? Wieso darfst du da darin nachahmen? Oder will jemand von euch sagen, dass er in seinem gesamten Salah für alle Teile im Gebet, kennt er dafür Beweise aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten, das ist weit hergeholt. Okay? Die meisten von uns, wir machen einfach das nach, was wir in einem Buch vielleicht gelesen haben, was wir vom Imam der Moschee gehört haben und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, das weist darauf hin, dass, wie gesagt, der Taqlid sowohl bei Usul als auch bei Furu', bei primären als auch sekundären Angelegenheiten gültig ist. Was ebenfalls auch auf die Falschheit einer Aussage hinweist, ist immer, dass du guckst, was resultiert aus einer Aussage. Das heißt, wenn jemand macht eine Aussage, wenn sich aus dieser Aussage zwangsläufig etwas ergibt, was falsch ist, dann muss diese Aussage falsch sein. Wenn wir sagen, also manche Gelehrte haben das Argument erwähnt, dass wenn wir sagen, Taqlid darf man nur machen nicht beim Iman, dann bedeutet das, dass viele Muslime, manche sagen, die meisten Muslime, keine Muslime mehr sind. Weil sie eigentlich ihre Religion nicht mit beweisen können. Okay? Das wäre, also wenn sich das resultiert daraus, dann wissen wir, dass diese Aussage falsch sein muss. Ja? Weil das wäre auch ein, das wäre eine Katastrophe und das würde, sagt ja niemand. Ja? Tayyib. Also wenn, wie gesagt, eine falsche Aussage sich ergibt, muss ebenfalls auch falsch sein. Tayyib. Darauf aufbauend sagen wir, nach dieser Ansicht, die zweite Ansicht, das heißt, dass man auch Taqlid machen darf in Aqidah-Angelegenheiten, weil diese Ansicht die stärkere Ansicht zu sein scheint. Einer der entscheidenden Beweise haben wir gesagt, Allah Azza wa Jalla sagte, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Das heißt, fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Die Leute der Ermahnung, die Leute des Koran, die Gelehrten. Hat Allah Azza wa Jalla einen Unterschied gemacht zwischen Usul und Furu', zwischen primären und sekundären Angelegenheiten? Nein. Er hat dir nur gesagt, frag einen Gelehrten. Deswegen, wenn jemand durch Taqlid, durch Nachahmen, einen Fehler hat hinsichtlich seiner Aqida, dann sagen wir, sofern er jemanden gefragt hat, der für sein Wissen dieser Hinsicht bekannt ist, das heißt also, er vertraut ihm, entscheidend ist die Person selbst, die gefragt hat, er vertraut ihm, und er hat ihm etwas Falsches beigebracht, sagen wir, ist er dafür entschuldigt. Weil das ist die Konsequenz, die sich daraus notwendigerweise ergibt. Weil wenn du erlaubst, dass er Taqlid macht, das heißt, du erlaubst ihm, jemanden zu befolgen, ohne dass er selbst den Beweis dafür kennt. Also musst du ihm auch entschuldigen, wenn er letztendlich falsch lag, weil er kannte ja die Beweislage gar nicht. Und deswegen sagte Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, in Majmu' al-Fatawa, im zweiten Band, Seite 367, was die unwissenden Menschen angeht, die über andere gut denken, man ihnen das aber nicht richtig erklärt hat. Also ich rede zum Beispiel über meinetwegen Sektenführer. Sektenführer, die ihren Anhängern etwas Falsches beigebracht haben. Okay? Deren Anhänger etwas Falsches beigebracht haben. Er redet über die unwissenden Menschen, die denken, dass die gut denken über ihre Führer, über die gut denken über ihre Leute, die ihnen das beigebracht haben, sie denken, dass es eben richtig ist, was sie sagen. وَاعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ كَلَامِ الْمَشَايِخِ الْعَارِفِينَ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُوا بِكَلَامِ الصَّحِيحِ. Das heißt, sie denken, dass ihre Lehrer Leute sind, die Richtiges sagen, die sich auskennen in diesem Thema. فَهَؤُلَا تَجِدُ فِيهِمْ إِسْلَامًا وَإِيمَانًا وَمُتَابَعَةً لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِحَسَبِ إِيمَانِهِمْ التَّقْلِيدِ. Das heißt, diese Leute, das heißt diejenigen, die anderen folgen, du wirst bei ihnen Islam und Iman vorfinden und auch eine Befolgung des Buches und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, je nachdem, wie ihr Taqlid Iman ist. Je nachdem, wie ihr Taqlid Iman ist. Das bedeutet also was? Dass er hat ihnen diesen Iman zugeschrieben, als eine Form von Taqlid, als eine Form von Nachahmung. Und er will damit sagen, rahimallahu ta'ala, oder besser gesagt, das ist die offensichtliche Bedeutung seiner Aussage, dass sie dafür entschuldigt sind, denn er hat ihnen den Iman und den Islam zugeschrieben. Er hat sie also als Muslime und als gläubige Menschen bezeichnet, trotz der Fehler, die sie haben, die aber für die sie nichts dafür können. Und das hat man ihnen falsch beigebracht. Im 20. Band auf Seite 32 sagte er, rahimahullah ta'ala, zusammenfassend, ich sage zusammenfassend in deutscher Sprache, sagte er zusammenfassend, dass solche Leute, die ihren Führern folgen, ich meine, Führer, wie gesagt, also nicht jetzt was Abstraktes, sondern was ganz Konkretes, der Sheikh der Moschee oder der Führer einer bestimmten Sekte, natürlich, die Leute sagen ja nicht über sich selbst, sie sind Sekten, und so weiter und so fort, er bringt ihnen etwas bei, was Schirk ist. Er bringt ihnen etwas bei, was eine Form der Beigesellung Allahs darstellt. Er sagte, فَهَاُولَا إِذَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةِ بِالنَّهْيِ لَا يُعَذَّبُونَ. Das heißt, was jene angeht, wenn ihnen kein Argument vorgelegt wird, das heißt, Argument vorgelegt wird, bedeutet was? Dass man ihnen sagt, hör mal zu, das was du machst ist haram, das ist Schirk, und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs so und so, oder Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam so und so. Er sagte, wenn niemand ihnen ein Argument vorlegt, das ihnen diese Tat verbietet, dann werden sie nicht bestraft. Dann werden sie nicht bestraft. Also so viel zu dieser Angelegenheit. Und wie gesagt, sie ist kontrovers. Und es ist auch wichtig, dass man weiß, also für einen Scharia-Studenten, auf Arabisch Talib Ilm, ist wichtig, dass er weiß, dieses Thema, was er gerade behandelt, welches auch immer es ist, aus Fiqh, aus Aqidah, aus Hadith, wo auch immer, ist es ein Thema, worüber die Gelehrten sich alle einig sind? Oder ist es ein Thema, zudem es mehr als eine Ansicht unter den anerkannten Gelehrten gibt. Warum ist das wichtig? Für ihn persönlich, was ihn als Individuum angeht, ist es vielleicht nicht so entscheidend. Weil er selbst handelt nach dem, wovon er überzeugt ist. Ein Muslim handelt nach dem, wovon er überzeugt ist. Das heißt also, er fragt seinen Gelehrten, der Gelehrte sagt ihm, Achi, du musst so und so beten, er betet so und das war's. Aber im Umgang mit anderen Menschen ist es wichtig zu wissen, ob dieses Thema bei allen Gelehrten gleich gesehen wird oder ob die Gelehrten dazu unterschiedliche Ansichten haben. Also wichtig, der Unterschied ist, für dich persönlich ist kein Problem. In Bezug auf andere ist entscheidend. Nehmen wir ein einfaches Beispiel wieder. Jemand, barakallahu fikum, ist davon überzeugt, dass er, sagen wir, als Beispiel, dass man als es gibt sehr viele Beispiele dazu, nehmen wir als Beispiel, jemand ist davon überzeugt, dass er das Witr-Gebet in 3 Raka'a verrichten muss und dass er es nicht als eine einzelne Raka'a verrichten darf. Okay? Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, wie man das, was die Mindestanzahl an Witr Raka'a ist. Daher dieses Gebet in der Nacht von ungerader Anzahl. Manche sagen, es reicht eine einzelne Raka'a zu verrichten. Das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten. Und ein paar wenige Gelehrte waren der Meinung, dass man mindestens 3 Raka'a zusammenhängend verrichten muss. Okay? Für dich persönlich, du bist jetzt davon überzeugt, dass man eine einzelne Raka'a verrichten darf. Für dich ist die andere Ansicht nicht relevant, wenn es um dich persönlich geht. Du machst diese eine oder die andere, ist kein Problem. Aber in Bezug auf den Umgang mit anderen Menschen, das heißt, wenn du siehst, dass der Imam der Moschee etwas anderes macht, oder wenn du siehst, dass dein Bruder in der Moschee etwas anderes macht, dann weißt du, dass er ebenfalls genauso wie du einem anerkannten Gelehrten folgt, und deswegen darfst du es ihm nicht übel nehmen, auch wenn du selbst davon überzeugt bist, dass deine Ansicht die stärkere und richtigere Ansicht ist. Inshallah ta'ala ist die Sache klar, ansonsten kann man danach dazu fragen, inshallah ta'ala. Dann gehen wir weiter. Die zweite Angelegenheit, also die erste Angelegenheit war das Wissen. Die zweite Angelegenheit ist die Umsetzung. Es geht jetzt hier um vier Dinge, die ein Muslim kennen muss. Warum muss ein Muslim die kennen? Weil wir werden sehen, am Ende des Abschnittes, der Gelehrte erwähnt die Surat al-Asr. Und die Surat al-Asr sagt ja, inna al-insana lafi khusr. Das heißt, der Mensch ist wahrlich im Verlust. Das heißt, der Mensch wird verlieren. Außer diejenigen. Und dann erwähnt Allah Azza wa Jal vier Eigenschaften. Das sind die vier Eigenschaften, die der Gelehrte erwähnt hat. Mensch. Okay? Die erste ist das Wissen. Denn, illa alladhina amanu. Außer diejenigen, die glauben. Okay? Wie willst du glauben? Glauben setzt Wissen voraus. Du musst wissen, woran du glaubst und wie du zu glauben hast. Wa amilu salihat. Das ist der zweite Teil jetzt. Die Umsetzung. Die zweite Angelegenheit ist die Umsetzung. Umsetzung ist natürlich die Frucht des Wissens. Wenn du dir das Wissen vorstellst als eine Pflanze, als einen Baum, dann ist das, was daraus resultiert, die Handlung. Und das heißt, der eigentliche Sinn, warum du glaubst und was sich daraus resultieren sollte, ist zweifellos, dass du gemäß deinem Wissen handeln sollst. Oder muss, je nachdem. Das heißt, die Frucht des Wissens um Allah Azza wa Jal, das Wissen um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ist im Bezug auf Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass man natürlich ihn befolgt. Und anderes, wie wir gleich sehen werden. Und in Bezug auf seine Religion ist, dass man seine Religion umsetzt und so weiter und so fort. Aber natürlich, diese Aussage ist sehr allgemein. Also die Umsetzung ist sehr allgemein. Und deswegen müssen wir auch wissen, dass dieser Text ist ein Einsteigertext. Und deswegen erfordert es eine kleine Erläuterung. Denn wenn wir sagen, es ist Pflicht, das Wissen, was man hat, umzusetzen, wenn man das so einfach so pauschal lässt, das ist katastrophal. Weil es würde ja bedeuten, alles, was du weißt, musst du umsetzen. Aber wir wissen ja, dass es Dinge gibt in der Religion, die muss man umsetzen. Das sind die sogenannten Wajib, die sogenannten Pflichten der Religion. Und dann wissen wir, es gibt Dinge, die sind freiwillig. Das sind die sogenannten Mustahab-Handlungen der Religion. Und sogar innerhalb der Kategorien gibt es Unterschiede. Oder will jemand sagen, dass das Tragen, sage ich mal, das Bedecken der Aura ist eine Pflicht für einen Muslim, richtig? Im Gebet. Aber ist diese Pflicht so entscheidend wie das Gebet an sich? Kann nicht sein. Weil es geht ja letztendlich das Gebet an sich. Und der Beweis dafür ist, wenn man sein Gebet, wenn man zum Beispiel seine Aura nicht bedecken kann, das heißt seinen Scham nicht bedecken kann, weil man nicht genug Kleider hat oder ähnliches, dann das Gebet entfällt nicht. Weil das Gebet, die Pflicht des Gebetes ist noch, hierarchisch betrachtet, steht über der Pflicht, dass man seine Aura bedeckt und so weiter und so fort. Es gibt tausend Beispiele dafür. Dann ebenfalls gibt es, die Sünden sind auch nicht alle gleich. Wie zum Beispiel die Sünde, über einen Menschen zu lügen, ist nicht gleich wie die Sünde über Allah Azza wa Jal zu lügen. Okay? Und so weiter und so fort. Deswegen diese Aussage, wir meinen damit, die Umsetzung der Religion, gemeint ist, das, was von dir verpflichtend gefordert worden ist. Warum verpflichtend gefordert? Weil nicht alles, was von dir gefordert wird, ist eine Pflicht. Es gibt Dinge, die werden von dir gefordert, auf freiwilliger Basis, und es gibt Dinge, die werden von dir gefordert, auf Pflichtbasis. Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Autiru ya ahl al-Quran. O ihr Leute des Koran. O ihr Leute des Koran, verrichtet das Witr-Gebet. O ihr Leute des Koran, verrichtet das Witr-Gebet. Dieses Witr-Gebet ist gemäß der Mehrheit der Gelehrten ein freiwilliges Gebet. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich dazu aufgefordert. Okay? Weil nicht jede Aufforderung ist unbedingt verpflichtend zu verstehen und so weiter und so fort. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, die dritte Angelegenheit, wir haben gesagt, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, außer diejenigen, die glauben, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, und rechtschaffene Werke vollziehen, und dann وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, das heißt also, diejenigen, die sich gegenseitig zum Rechten oder zur Wahrheit aufrufen. Okay. Das ist, er sagte hier, die dritte Angelegenheit, das Aufrufen dazu. Das Aufrufen dazu. Das heißt also, andere Menschen zum Weg Allahs Azza wa Jal aufzurufen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Das heißt, rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Wal maw'idatil hasana, und mit schöner Ermahnung. Das heißt also, hier sehen wir sehr schön. Allah Azza wa Jal sagt dir, erstens, du musst glauben an das, was Allah und sein Prophet gesagt haben. Zweitens, du musst es umsetzen. Und drittens, du musst auch andere Menschen dazu auffordern. Es reicht also nicht, wenn du einfach nur selbst deine Pflichten dir selbst gegenüber erfüllst, sondern deine Geschwister und deine Mitmenschen haben ein Recht darauf, dass du sie auf guten Taten hinweist. Und sie haben ein Recht darauf, dass du, wenn du siehst, dass jemand etwas Schlechtes macht, dass du ihn davor warnst. Dass du ihm diese Sache verbietest. Ja? Das heißt also, der Mensch lebt nicht alleine, sondern er will, und, sondern der Mensch, der Muslim, will nicht alleine ins Paradies, sondern möchte, dass seine Mitmenschen um ihn herum ebenfalls alle ins Paradies kommen. Und deswegen ist der Muslim immer anderen Menschen ebenfalls Gutes zu tun. Und natürlich andere Menschen zum Weg Allahs einzuladen, aufzurufen, das ist ein großes Thema, weil dazu gehört nicht nur der Vortrag eines Predigers oder die Predigt am Freitag, sondern dazu gehört natürlich vieles, wie zum Beispiel auch das Verfassen von Schriften, jemand, der ein Buch schreibt über den Islam oder über einen Teilgebiet, über einen Teil des Islams. Sei es das Gebet, wie man betet, sei es, wie man Demut in seinem Gebet hat und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel, indem man seine eigenen Freunde, seine eigene Familie, seine eigenen Geschwister immer wieder zum guten Hinweis, auf das gute Hinweis, indem man ihnen einen Hadith erzählt, indem man seinen Freunden sagt, komm, wir gehen in die Moschee beten und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Thema der Da'wah, dieses Thema des Einladens zum Islam, bezieht sich nicht nur auf Muslime, sondern bezieht sich auch auf Nicht-Muslime. Ja? Das ist, wenn wir sagen Da'wah, dann meinen wir nicht damit nur, dass man den Kafir zum Islam einlädt, sondern damit meinen wir allgemein. Jeden Menschen, den wir sehen, dass wir ihn auf etwas Gutes hinweisen können, weisen wir ihn auf etwas Gutes hin. Du weißt zum Beispiel, dass man am Eid al-Adha, das heißt am Opferfesttag, wenn man zum Salah in die Moschee geht, am Eid-Tag, dann ist es eine Sunna an diesem Tag, an dem Opferfesttag, in die Moschee mit nüchternem Magen zu kommen, dann weist du deine Geschwister darauf hin. Und auch das ist schon eine Form, andere Menschen zum Islam einzuladen. Und die Da'wah, wie manche Gelehrten gesagt haben, allgemein, ist eine Kollektivpflicht. Das heißt eine Fard Kifaya oder eine Kifaya Fard. Was heißt das? Das bedeutet, dass nicht jedes Thema muss jeder Mensch ansprechen und nicht jeder Mensch muss zu allem aufrufen, sondern es genügt, wenn eine Gruppe unter den Menschen diese Aufgabe übernimmt. Okay? Es genügt also, wenn eine Gruppe von Menschen, andere Menschen, besonders natürlich der Prediger in der Moschee, wenn er die Menschen dazu aufruft, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge eben zu unterlassen. Und das muss nicht jede einzelne Person machen, sondern es reicht, wenn eine Gruppe von Menschen diese Sache erfüllt. Wallahu ta'ala a'lam. Dann geht es weiter im Text. Die vierte Angelegenheit, geduldig das Leid diesbezüglich ertragen. Hört nochmal die Sura an. Bei Allah schwört, bei Al-Asr, bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch ist im Verlust, außer denjenigen, die glauben, das ist das Wissen, die Rechtschaffen handeln, das ist die Umsetzung, die sich gegenseitig zum Rechten aufrufen, watawasaw bil haqqi, das ist der dritte Punkt, und watawasaw bis sadr. Wenn du andere Menschen zum Guten aufrufst, wenn du anderen Menschen sagst, das ist haram, das ist halal, komm in die Moschee, unterlasse das, verlass deine Freundin, verlass diese Arbeit, denn die ist haram für dich, und so weiter, dann werden die Menschen dir nicht immer mit offenen Armen entgegenkommen, und sie werden dich auch nicht mit offenen Armen empfangen, sondern das ist eine Sache, wo man oft auch eine Abfuhr bekommt, wenn man andere Menschen zu etwas Gutem auch einlädt. Und das soll man vorher wissen. Du sollst vorher wissen, die Person, wenn ich dich darauf hinweise, kann sein, sie wird eine Reaktion haben, die dich, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dazu bringt, keine Da'wah mehr zu machen. Dass du sagst, ich rufe keinen Menschen mehr auf. Ich sage zu niemandem mehr etwas. Und deswegen, subhanallah, ist die Sache für beide Parteien sehr, sehr gefährlich. Sowohl diejenige Person, die andere Menschen einlädt, weil sie sehr schnell aufgibt. Und die andere Person, die soll Allah fürchten, denn wenn, stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt dir, lieber Bruder, hör mal zu, es scheint, als ob du mal wieder eine Rasierklingel benutzt hast. Okay? Dann wenn jetzt jemand dir das sagt, und sei vorsichtig, lieber Bruder, wenn du jetzt falsch reagierst, dann kann es sein, dass du der Grund dafür bist, dass dein Gegenüber keine Da'wah mehr machen möchte. Das heißt, nicht mehr andere Menschen auf schlechte Sachen hinweisen möchte. Das ist unterlassen natürlich. Dass er nicht mehr möchte, andere Menschen zum Guten aufrufen möchte. Dass ein Prediger vielleicht sogar sagt, ich möchte keine Freitagspredigt mehr halten, weil, weiß nicht was, weil die Leute sich immer beschweren oder sowas. Ja? Oder irgendwas anderes. Ja? Oder ich möchte nicht mehr für die Moschee putzen, weil die Leute immer mich kritisieren, dass ich schlecht mache. Und so weiter und so fort. Deswegen musst du sehr, sehr aufpassen. Wenn du nämlich etwas falsch machst, dann kann es sein, dass die Konsequenz zu groß ist. Deswegen ist es viel besser, wenn ein Muslim unterwürfig ist, wenn ein Muslim bescheiden ist, wenn ein Muslim sich klein macht für Allah Azza wa Jalla. Das macht er nicht für die Person, die ihn hingewiesen hat. Das macht für sich, für Allah Azza wa Jalla. Dass er sagt, ja, ich weiß, die Sache ist falsch, tut mir leid, ich versuche mich zu verbessern, ich sehe diesen Fehler ein, meinetwegen, mein Iman scheint schwach zu sein. Natürlich, das sind alles nicht akzeptable Ausreden, aber du willst ja nicht Grund dafür sein, dass der andere komplett abgeschreckt wird von deiner Reaktion. Deswegen sagen wir, man braucht Geduld. Man braucht Geduld, wie die Gelehrten gesagt haben, in dreierlei Hinsicht. Man braucht Geduld, während man gerade eine gute Tat vollzieht, verrichtet. Das heißt, wenn du Salah machst, wenn du fastest, du brauchst Geduld, während du diese gute Tat machst. Die zweite Form von Geduld ist, du brauchst Geduld beim Abstand halten vor Sünden. Jemand ruft dich auf, sagt zu dir, komm, wir gehen heute Abend dahin. Jemand sagt zu dir, komm, trink einen Schluck Khamr. Jemand sagt zu dir, warum gehst du nicht und genießt du das verbotene so und so? Und so weiter und so fort. Kann sein, dass diese Sachen, dass deine Seele sich danach sehnt. Aber du sagst, nein, ich mach's nicht. Und du hältst das aus mit Geduld. Das ist eine zweite Art von Geduld. Und die dritte Art von Geduld ist, dass man geduldig ist, während einem ein Leid widerfährt. Das heißt, Allah zum Beispiel prüft dich durch einen Schicksalsschlag. Jeder von uns wird im Laufe seines Lebens, oder die meisten von uns werden im Laufe ihres Lebens, die Erfahrung machen, dass jemand in ihrer näheren Umgebung stirbt. Oder dass man krank wird. Oder was auch immer passiert in der eigenen Umgebung. Oder man verliert seine Arbeit. Oder wird heimgesucht durch irgendwelche anderen Prüfungen von Allah Azza wa Jal. Das ist die dritte Form von Situationen, in denen man Geduld haben muss. Erste Situation, während man Gutes macht. Zweitens, während man Abstand hält von Sünden. Und drittens, während man heimgesucht wird, wenn man geprüft wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut euch die Ayah an, Surat Yusuf, sie gemäß übersetzt, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten auf die Probe gestellt hat auf eine Art und Weise, liebe Geschwister, dass wir uns gar nicht vorstellen können. Erst dann, in der 110. Ayah, erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten, das heißt aufgegeben hatten, dass, wir haben gesagt im Tafsir nach einer Ansicht, dass ihr eigenes Volk glaubt. Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie meinten, dass sie der Lüge bezichtigt worden seien, kam unsere Hilfe zu ihnen. Und der Beweis, im Text geht es weiter, und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, beim Zeitalter, der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Surat al-Asr, die alle Ayat. Es sagte Imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, möge Allah mit ihm barmherzig sein, hätte Allah nur diese Sura auf die Menschen herabgesandt, so wäre sie genug. Imam al-Shafi'i heißt Muhammad, er ist der Sohn von Idris und er hat gelebt im 2. Jahrhundert, ist aber gestorben Anfang des 3. Jahrhunderts, hat gelebt von 150 bis 204. Kann man sich inshallah einfach merken, weil 150 ist genau das Jahr, in dem Abu Hanifa rahimahullah ta'ala gestorben ist. Da ist er geboren und wie gesagt, im Alter von nur 54 Jahren ungefähr gestorben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Aber ihr seht, es geht nicht um die Lebenszeit, sondern es geht um den Segen, den Allah azza wa jall in dieses Leben legt. Er sagte, rahimahullah, hätte Allah nur diese Surah, Surah al-Asr, auf die Menschen hinabgesandt, so wäre sie genug, so wäre sie ausreichend. Was heißt, sie wäre sie genug, wäre sie ausreichend? Gemeint ist, sie wäre ausreichend an Ansporn, Gutes zu tun, um vor der Hölle gerettet zu werden. Das ist damit gemeint. Okay? Das heißt, sie wäre ausreichend genug, um Gutes zu tun und um andere Menschen zum Guten aufzurufen und dabei geduldig zu sein, denn dadurch entkommt man der großen Niederlage. Ja? Dann geht es weiter. Und Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sagte, Kapitel, das Wissen kommt vor Tat, das Wissen kommt vor Wort und Tat. Das Wissen kommt vor Wort und Tat. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ist auch ein, wie Imam al-Shafi'i, ein Gelehrter, der, den man eigentlich nicht näher beschreiben brauchen muss, aber er ist natürlich einer der großen Hadith-Gelehrten des Islam gewesen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm herzlich sein. Und auch er, rahimahullah ta'ala, ist nicht verschont geblieben, auch wenn er ein Imam der Muslime gewesen ist. Das heißt also, verschont geblieben von den Prüfungen. Und auch er musste Geduld haben, wie Allah azza wa jalla diese Ayah erwähnt hat. Yani sein Buch, liebe Geschwister, das als das authentischste Buch auf der Welt gilt, nach dem Buch Allahs. Das authentischste Buch, religiöse Buch, das Aussprüche über den Propheten sallallahu alaihi wasallam beinhaltet. Dieses Buch und dieser Autor, er wurde auch auf die Probe gestellt, auf eine Art und Weise, also auch zu seiner Zeit gab es die Fitna über, wie man sagt, über den Koran Karim, wie der richtige Glaube in Bezug auf den Koran zu sein scheint. Und als man ihn auf die Probe gestellt hat, obwohl er natürlich ein Gelehrter von Ahl Sunnah ist, aber man hat ihm eine falsche Aqidah in Bezug auf seinen Glauben auf den, in Bezug auf den Koran Karim vorgeworfen. Und dann hat er Allah Azza wa Jal darum gebeten, dass er ihn zu sich nehmen soll, wenn dies besser für ihn ist. Und Allah Azza wa Jal hat ihn dann zu sich genommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Und er ist gestorben im Jahr 256 und geboren im Jahr 194, rahimahullah ta'ala. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sagte, das Wissen kommt vor Wort und Tat. Das heißt, er hat ein Kapitel in seinem Sahih-Werk, wo es heißt, Wissen kommt vor Wort und Tat. Und das passt natürlich wunderbar mit der Ayah aus dem Koran al-Karim, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass der Mensch erst nach Wissen strebt und danach weiß, woran er zu glauben hat. Und erst nach Wissen strebt und danach erst redet. Und erst nach Wissen strebt und dann erst in die Tat umsetzt. Das gemeint ist natürlich nicht, dass man zum Beispiel 10 Jahre sein Wissen nach Wissen strebt und danach 10 Jahre anfängt, das umzusetzen. Das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist in jeder Angelegenheit an sich. In jeder Angelegenheit. Bevor du sie umsetzt, wisse erst, was Allah Azza wa Jal von dir diese Sache möchte. Du musst Hajj machen, lern, wie der Hajj geht. Du willst ein Salah verrichten, ja, lern, wie das Salah geht. Oder frag nach, wie das Salah funktioniert. Du möchtest Koran lesen, lerne, wie man Koran liest. Und so weiter und so fort. Wissen ist, wie gesagt, dringend notwendig und eine Voraussetzung. Und lesen wir im Text weiter. Dort heißt es, und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deine Sünden. So kommt das Wissen vor Wort und Tat. Das ist die Aussage von Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, oder beziehungsweise zitiert aus dem Koran al-Karim und die Regel abgeleitet. Der Beweis ist also, Allah sagte, wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah und bitte für deine Sünden um Vergebung. Was ist zuerst? Das Wissen. Und danach kommt die Vergebung, das Bitten um Vergebung der Sünden. Warum? Du musst wissen erstmal, von wem du diese Sünden vergibst. Deswegen kommt die Tat an zweiter Stelle und das Wissen kommt an erster Stelle. Eine Angelegenheit, die nicht kompliziert ist, aber sie ist eine wichtige Angelegenheit. Und auch wissen wir, warum kommt Wissen zuerst, weil die Tat, die du machst, egal welches ist, sie muss ja auch übereinstimmen mit der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also wenn du eine Ibadah machst, wenn du einen Gottesdienst machen möchtest, muss er übereinstimmen mit der Art, wie der Prophet sie verrichtet hat sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der Fehler, den viele Menschen begehen, dass sie Allah anbeten, aufgebaut auf Unwissenheit. Und diese Sache kann als Konsequenz haben, dass ihre Tat nicht akzeptiert wird, Gott bewahre, oder zumindest, dass sie nicht nur eine gute Tat verrichten und gleichzeitig auch sündigen, oder, wie heißt es, dass zumindest ihnen ein großer Lohn entgeht, weil wenn sie besser gewusst hätten, hätten sie besser gemacht. Tayyib, lesen wir weiter. Wisse, möge Allah mit dir barmherzig sein, dass jedem Muslim und jeder Muslima zur Pflicht befohlen wurde, diese 3 Angelegenheiten zu erlernen und danach zu handeln. Er wird jetzt 3 Sachen sagen, die du ebenfalls wissen musst. Und sie sind natürlich Teil der ersten, des Wissens um Allah Azza wa Jal und Teil des Glaubens an Allah Azza wa Jal und Teil der Umsetzung, wie wir vorhin gesehen haben. Aber möchten auf 3 Dinge betont hinweisen. Das erste, Allah ist es, der uns erschaffen hat und er ist es, der uns versorgt und er hat uns nicht außer Acht gelassen. Keineswegs, vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Wer ihm gehorcht, geht ins Paradies und wer ihm nicht gehorcht, geht ins Feuer. Allah ist es uns, der uns erschaffen hat. Die Beweise in Bezug darauf, dass Allah also uns erschaffen hat, sind von zweierlei Art, wie bei vielen anderen Angelegenheiten auch. Eine Art nennt man Sam'i und die andere nennt man Aqli. Sam'i kommt vom arabischen Wort Sam'i'a und heißt Hören. Sam'i heißt Hören. Das heißt die hörbaren Beweise. Damit meint man die Beweise aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in erster Linie. Das heißt die überlieferten Beweise. Man sagt auch Naqli, das heißt die Überlieferten. Und es gibt auch Aqli, kommt vom Wort Aql, das heißt Verstand oder Vernunft. Und damit ist gemeint, sind die logischen Beweise gemeint. Okay? Und beides spielt eine große Rolle, beides sind Arten von Beweisen. Nur manchmal haben nur die Sam'i-Beweise Gültigkeit und die Aql-Beweise keine Gültigkeit. Und manchmal haben beide Gültigkeit. Gerade im Argumentieren, im Fiqh und so weiter, haben die Aqli-Beweise auch in der Hadith-Wissenschaft eine große Bedeutung. Also ich will damit sagen, Beweise sind je nach Kontext nicht immer nur die überlieferten, sondern manchmal auch die logischen Beweise können auch einen Beweis darstellen. طيب. Gucken wir. Sam'i Beweise dafür, dass Allah uns erschaffen hat. Ich glaube, dafür gibt es sehr, sehr viele im Koran al-Karim. Es reicht, dass Allah Azzawajal gesagt hat, Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Das heißt, ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat. طيب. Aber aqli Beweise gibt es auch einige. Und zwar sagte Allah Azzawajal in Surah al-Tur, das ist ein Sam'i Beweis, aber daraus leiten wir einen aqli Beweis ab. Allah sagte, Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Das heißt, wurden sie etwa aus dem Nichts erschaffen oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Surah al-Tur, Vers Nummer 35. Aus dieser Ayah, wurden sie Menschen etwa selbst erschaffen? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Du bist jetzt da. Und hast du dich selbst hergezaubert? Hast du dich selbst in die Existenz gerufen? Hast du dich selbst erschaffen? Hast du dich selbst gemacht? Die Antwort lautet, geht nicht, weil du warst ja vorher gar nicht da. Also kannst du dich nicht auch selbst machen. Die zweite Frage, die in der Ayah als erstes kommt, oder bist du von nichts gekommen? Ja, dann wäre ein Widerspruch, weil nichts ist nichts. Also kannst du nicht von nichts etwas, kannst du nicht von nichts kommen. Okay? Insofern ist das ein logischer Beweis. Und diese Sache, dass Allah Azza wa Jal den Menschen erschaffen hat, wer dies leugnet, er leugnet nicht aus Beweisen. Es gibt keinen Mensch, der einen Beweis hat für sein Glauben daran, dass er nicht erschaffen worden ist. Wie die Atheisten jetzt zum Beispiel glauben. Okay? Wer dies leugnet, dann nur aus Trotz und Überheblichkeit, nicht aus Wissen. Gibt dafür kein Wissen. Egal wie kompliziert sich die Theorien anhören mögen, selbst dass manche sogar reden von Zufällen und von einer Unzahl von Paralleluniversien und so weiter und so fort, was für Theorien und Quatsch in dieser Sache gesagt wird. Ich sage wirklich Quatsch, weil das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Das ist nur eine Art, nach dem Motto, ich suche irgendetwas, um nicht an Allah zu glauben. Diese Theorien sind nicht Wissen. Das ist einfach, wie Allah sagte, إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Das heißt, sinngemäß übersetzt, oder inhaltlich übersetzt, sie folgen nur einer Vermutung, und eine Vermutung kann die Wahrheit niemals ersetzen. طيب. Weiter geht's. Erschaffen, Papa, wir wissen, erschaffen bedeutet, von nichts etwas zu machen. Das ist die Sache, wie wir das in der Regel verstehen. Und er ist es, der uns versorgt, subhanahu wa ta'ala. Auch dafür gibt es viele Sam'i-Beweise und Aqdi-Beweise. Sam'i zum Beispiel, Allah sagte, sinngemäß übersetzt, sagt, wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Und wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen, Allah. Das ist Surat Yunus, Vers 31. Und der Rizq, den Allah Azzawajal uns gibt, liebe Geschwister, was wir aus dieser Ayah erkennen, indirekt, yani, ist eine Unterstützung bei der Ibadah zu Allah, subhanahu wa ta'ala, zweifellos. Aqli Beweis in Bezug auf, dass Allah unser Versorger ist, Ar-Razzaq. Kein Mensch überlebt ohne Essen und ohne Trinken. Und beides sind Geschöpfe Allahs, subhanahu wa ta'ala. Wenn es Geschöpfe Allahs sind, dann ist er auch derjenige, der uns versorgt. So einfach ist der Aqli-Beweis in dieser Hinsicht. Lesen wir weiter. Und er hat uns nicht außer Acht gelassen. Gemeint ist, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat, hat er den Menschen nicht einfach im Stich gelassen, außer Acht gelassen, machen lassen, was er will, sondern er hat ihm Richtlinien vorgegeben, die zu seinem eigenen Gunsten sind. Alles, was Allah Azza dir sagt, alles, was Allah dir befiehlt, alles, was Allah dir verbietet, ist zu deinem eigenen Gunsten. Und deine Rechtschaffenheit wird Allahs Reichtum nicht vermehren. Und deine Sündhaftigkeit wird Allahs Ehre und Reichtum und Macht um nichts verringern. Das heißt, alles, was Allah von dir verlangt, ist zu deinem eigenen Wohl. Der Beweis dafür, dass Allah Azza wa Jal uns nicht aus Sinnlosigkeit erschaffen hat, das heißt also einfach so ohne Grund, und wir leben sozusagen sozusagen wie die Tiere, sogar die Tiere haben einen Sinn, dafür gibt es auch wieder Sam'i Beweise und Aqli Beweise. Schauen wir uns Sam'i Beweise an. Allah sagt sinngemäß, meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Doch erhaben ist Allah, der König, der Wahre. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des ehrwürdigen Thrones. Surat al-Mu'minun, Vers 115 und Vers 116. Guckt, meint ihr etwa, ihr wurdet einfach aus Spaß erschaffen? Und dass ihr danach nicht Yawm al-Qiyamah zu uns zurückkehren werdet, am Tag der Auferstehung? Allah sagt, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Das heißt, hoch erhaben sei Allah über diese Behauptung. Das heißt, so eine Behauptung Allah zuzuschreiben, Allah distanziert sich davon. Ja? Warum? Weil diese Art, weil das würde bedeuten, Allah subhanahu wa ta'ala macht etwas Sinnloses. Und deswegen, daraus entnehmen wir auch gleich den Aqli-Beweis, würde seiner, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erschaffen hätte, einfach so, sinnlos, grundlos, das würde seiner Weisheit widersprechen. Denn das Gegenteil von Weisheit ist, zum Beispiel kann man sagen, Sinnlosigkeit. Oder man würde sagen Unweisheit. Aber gemeint ist einfach, aus Weisheit resultiert, dass alles einen Sinn macht. Wenn etwas keinen Sinn macht, dann war das nicht weise. Und weil wir glauben, dass Allah Al-Hakim ist, der Allweise ist, subhanahu wa ta'ala, dann glauben wir, dass alles seinen Sinn hat. Auch wenn du dir nicht nachvollziehen kannst, warum dieses Tier, diese Mücke, die dich stört, diese Stechmücke, die dich sticht, auch wenn du den Sinn dahinter nicht verstehst, aber es gibt dafür einen Sinn. Und wenn es nur der Sinn ist, dass du dadurch Sünden getilgt bekommst, weil du geduldig verharrst. Ja? Oder weil du eben Schmerz erleidest und du trotzdem geduldig dafür bleibst. Allah wird dich dafür belohnen. Das würde schon als Weisheit ausreichen, aber es gibt für alles einen Sinn, wie man sagt. Okay, lesen wir weiter. Vielmehr, also keineswegs, also Allah hat uns nicht im Stich gelassen, einfach so, vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Und subhanallah, guckt mal, wie man sogar mit Logik zum Iman kommen kann. Erster Schritt, dass Allah uns erschaffen hat. Dass Allah alles erschaffen hat. Weil nichts von nichts kommt nichts. Wenn du diese Sache verstanden hast, da kommt der nächste Punkt jetzt. Du siehst, alles hat seinen Sinn. Du siehst, alles hat seinen Sinn. Die Pflanzen haben ihren Sinn. Sie werden zum Beispiel, sie machen Sauerstoff. Sie werden von Tieren gefressen. Und so weiter und so fort. Alles hat seinen Sinn. Okay. Wenn alles seinen Sinn hat, ist es dann eine schwierige gedankliche Leistung, zu sagen, wenn alles einen Sinn hat, was ich sehe, dass ich auch irgendeinen Sinn haben muss? Ist doch keine schwierige gedankliche Leistung, das von dem einen aufs andere schließt. Wenn du 1 Milliarde Sachen um dich herum hast, die alle einen Sinn haben, und dann brauchst du nur noch zu sagen, okay, dann habe ich bestimmt auch irgendeinen Sinn. Dein Sinn, wie sollst du wissen, was dein Sinn ist? Du brauchst jemanden, der es dir mitteilt. Und das ist der Gesandte von Allah subhanahu wa ta'ala. Also ist es eine logische Notwendigkeit, damit alles seinen Sinn hat, musst du auch erfahren, was dein Sinn ist, damit du auch danach leben kannst. Weil im Gegensatz zu den Tieren und den Pflanzen hast du einen Verstand bekommen, mit dem du entscheiden kannst, was du machen willst und was du nicht machen willst und so weiter. Das heißt also, brauchst du einen Gesandten, der dir sagt, und subhanallah, siehe da, es gibt Gesandte, die geschickt worden sind zu den Menschen, die ihnen sagen, was sie zu tun haben. Also der Iman ist alhamdulillah eine Angelegenheit, die aufeinanderfolgend ist, die aufeinander aufgebaut ist, die sehr logisch nachvollziehbar ist und nichts Kompliziertes ist, Gott sei Dank. Vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Er meinte einen Gesandten, eben Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn es gibt Dinge, hinter die wir nicht kommen. Ja? Wenn du zum Entschluss gekommen bist, dass du Allah anbetest, aber du weißt nicht wie, deswegen brauchst du jemanden, der es dir mitteilt. Vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Wer ihm gehorcht, geht ins Paradies, und wer ihm nicht gehorcht, geht in die Hölle oder gehen ins Feuer. Allah sagte, für das Beweis dafür, dass für das Paradies, Allah sagte, sinngemäß übersetzt in Surah 4, Vers 13, Surah An-Nisa, Vers 13, wer nun Allah und seinem Gesandten gehorcht, der wird in Gärten eingehen, den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und das ist ein großartiger Erfolg. Es gibt natürlich mehrere Beweise, aber das reicht einer. Das ist ein Sam'i-Beweis. Das ist ein Sam'i-Beweis. Weil Aqli wird sehr schwierig. Wir können schlecht von diesem Leben auf das nächste Leben schließen, mit der Logik. Und dann sagt der Autor, rahimahullah, und wer ihm nicht gehorcht, geht ins Feuer. Wer dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, nicht gehorcht, geht ins Feuer. Beweis dafür, in der darauf folgenden Ayah, also Surat An-Nisa wieder, Vers 14. Wer sich aber Allah und seinen Gesandten widersetzt und seine Grenzen überschreitet, den lässt er in ein Feuer eingehen, ewig darin zu bleiben, und für ihn gibt es schmachvolle Strafe. Und deswegen sei man vorsichtig vor Leichtsinnigkeit, indem man Allah und seinen Gesandten zuwiderhandelt, indem man sagt, diese Sünde, die ist bestimmt nicht so schlimm, und so weiter und so fort. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Das ist eine gefährliche Angelegenheit, denn diese Ayah ist Aam. Das heißt, sie schließt alle darunter vorstellbaren oder sprachlich akzeptierten Beispiele ein. Wer Allah und seinem Gesandten sich widersetzt, egal welchen Befehl Allahs kommt, und du widersetzt dich dem, du bist dem Zorn Allahs ausgesetzt, im Detail natürlich, wenn es sich um eine Angelegenheit, die verpflichtend ist, handelt. Deswegen sei man vorsichtig davor. Und Allah subhanahu wa ta'ala unterscheidet nicht zwischen den Menschen hinsichtlich ihrer Herkunft und hinsichtlich ihrer Abstammung und so weiter und so fort. Taban, Allah und seinem Gesandten zu gehorchen oder Allah und seinem Gesandten sich zu widersetzen, gibt dafür gibt es verschiedene, diesbezüglich gibt es viele Stufen. Wenn man Allah und seinem Gesandten gehorcht, auf die ideale Art und Weise, das heißt, man setzt den Tawhid vollkommen um. Zweitens, man begeht keine großen Sünden. Drittens, man erfüllt die Pflichten, die von Allah subhanahu wa ta'ala einem auferlegt worden sind. In diesem Fall geht man ins Paradies ein durch die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und sollte man große Sünden begangen haben, dann wird man eventuell einer Rechenschaft unterzogen und eventuell bestraft, aber letztendlich wird der gläubige Mensch das Paradies betreten. Damit meine ich den Muslim. Das Ende eines Muslims ist das Paradies. Lesen wir weiter. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Der Beweis für was? Der Beweis dafür, dass man, wenn man Allah und seinem Gesandten gehorcht, erfolgreich sein wird, wenn man sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, dass man dann einem Feuer ausgesetzt sein wird über Allah subhanahu wa ta'ala. Mischen euch vor diesem Feuer und bewahren. Und zwar heißt es, sie gemäß dem Surat al-Muzammil übersetzt, wir haben zu euch ja einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie wir Pharaon einen Gesandten sandten. Pharaon widersetzte sich dem Gesandten. Da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. Das ist in Surah 73, Vers 15 und 16. Das heißt, o ihr Leute von Makkah, o ihr Menschen, o ihr Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genauso wie wir zu Pharaon, zum Pharao, Moses als Gesandten geschickt haben, haben wir auch zu euch Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt. Und wir haben den Pharaon, den Pharao, bestraft im Diesseits, noch vor dem Jenseits. Und genauso werden wir mit euch verfahren, wenn ihr euch eurem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersetzt. Das Beispiel, das er ausgewählt hat, der Autor oder die Ayah, die ausgewählt hat, ist ein gut ausgewähltes Beispiel, denn es ist an die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerichtet und gleichzeitig beinhaltet es ein Beispiel, was im Falle eines Falles geschehen wird, beziehungsweise ein Beispiel aus der Vergangenheit, wie es schon geschehen ist. Allah sagt dir, ich habe schon so verfahren mit einem Volk vor euch, deswegen warne ich euch, dementsprechend zu handeln. Das war die erste Angelegenheit in Bezug auf die erste von drei Pflichten, die uns auferlegt worden ist, die wir unbedingt verinnerlichen müssen, die wir unbedingt erlernen müssen und nach denen wir unbedingt handeln müssen. Und an dieser Stelle machen wir Stopp, weil das nächste Thema wird ein bisschen größer sein, weil wir da ein bisschen sprechen werden müssen über den Begriff der Ibadah und so weiter und so fort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und euch belohnen dafür, dass ihr heute zugehört habt und anwesend wart. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا